Bakune versucht mit allen Mitteln, die Berichte der Medien über die Wahrheit des größten Skandals zu sperren. Bakune rief den Direktor der Zeitung Chungang-ilbo zum Blauen Haus und bemerkte, dass am diesmaligen skandalösen Vorfall nicht sie, sondern Chaesun-sil schuld sei. Dann verlangte sie vom Direktor den Rücktritt des Direktors des Festnetzradiosenders JTBC, verwaltet von der Zeitung Chungang-ilbo. Aber der Direktor nahm ihre Forderung nicht an. Dann rief das Blaue Haus den stellvertretenden Direktor der Group Samsung-Sonja, Ri Se-young, zu sich und zwang ihn dazu. Wie schon bekannt, ist der Sender JTBC eine der wichtigen Medien, die den skandalösen Vorfall von Park Geun-hye und Chaesun-sil entlarvt haben.